Wenn ich das wüsst, warum mein Haar so ist. Es wächst so dicht, so schnell, fast kriminell. Mein Haar wächst pausenlos, frag nicht warum, denn bloß. Es schießt und sprießt und wächst, eben wie verhext. Darling, ich liebe sehr sogar mein langes Haar. Es darf nicht nur in den Kragen ragen. Alles schöne Haar war schulterlang und länger. Klar, Mann, nicht wahr, Daddy, wunderbar. Ist so langes Haar. Lass es leben, Gott hat's mir gegeben, mein Haar. Lass es spielen im Wind, lass den wühlen ein Kind. Mach daraus für die Laus ein Zuhaus. Bau im Haar geäst, dem Star ein Nest. Wie wunderbar, wie sonderbar, eine Welt allein für mich, das ist mein Haar. Ich rabelhaus, ich ruppig, schuppig, struppig, zopfig, eisenherzig, bubig, knopfig oder voll Konfetti. Hemmungslos verludert, hemmungslos geölt, gepudert, löwenmähnig, strähnig wie Spaghetti. Bald sind Haare wieder Mode und ich schöpf die wahre Mode. Die Toga nur aus langem, prächtigem Haar. Ging vor rund 2000 Jahren Jesus nicht mit langen Haaren. Und Maria liebte ihren Sohn, nur meine Mutter.